auch von uns herzlich willkommen. Also, das ist Tobias, ich bin Andreas. Wir haben zwar bei dem Buch mitgeschrieben, aber initiiert worden ist das Buch eigentlich von Peter Birke und Chris Larsen, die beide in Kopenhagen lange Zeit gelebt haben und die Auseinandersetzung ums Ungdomshuset 2006, 2007 eben auch unmittelbar mitbekommen haben. Ausmaß und Größe der Proteste haben die beiden so beeindruckt, dass sie sich überlegt haben, eben zu versuchen, möglichst zeitnah zu den Ereignissen in Kopenhagen eben auch einen Versuch zu starten, das, was da in Kopenhagen auf der Straße passiert ist und letztlich kann man auch sagen, was in Dänemark passiert ist, auch ja zu dokumentieren. Ein bisschen aus der politischen Erfahrung heraus, dass die radikale Linke in ihrer Geschichte schon öfters große Mobilisierung hatte, dass sie auch öfters politische Teilerfolge erzielen konnte, dass aber eigentlich die Auseinandersetzung zu diesen Fragen, also wie ist diese Mobilisierung zustande gekommen, warum sind auch bestimmte politische Ziele gegen Staat und Polizei durchgesetzt worden, dass diese Auseinandersetzungen eigentlich oft so ein bisschen auch verloren gegangen sind, mit dem Ergebnis, dass eigentlich alle 10 Jahre in der radikalen Linken das Rad neu erfunden werden muss, weil nämlich immer wieder, wenn neue Auseinandersetzungen anstehen, eben auch bestimmte Erfahrungen wieder neu gemacht werden müssen, obwohl eigentlich, sage ich mal, das Bewegungsgedächtnis dazu auch schon Erfahrungen liefern könnte, auf deren Grundlage man eben dann auch jeweils aktuelle Kampagnen initiieren könnte. Und wenn ich jetzt hier mitkriege, dass konkret dieses Projekt hier zum Beispiel bedroht ist als besetztes Projekt, dass also im Moment hier ganz konkret die Gefahr besteht, dass der Komplex hier halt platt gemacht werden soll und eben ersatzlos verschwinden soll, dann ist das im Grunde genau eines der Themen, dass dieses Buch auch versucht zu reflektieren. Wie kann man unter den aktuellen politischen Vorzeichen eigentlich eine Kampagne, eine gute Mobilisierung initiieren? Was sind da die Fallstricke auch in solchen Mobilisierungen? Ja, das ist so ein bisschen zur Motivation dieses Buches. Das Buch selber versammelt dann einige Beiträge, die sich im Wesentlichen um die Situation in Kopenhagen drehen. Das ist ja eine Buchvorstellung, deswegen will ich da ein paar Sätze noch zu sagen. Es schreiben einige Autorinnen und Autoren was zu der Vorgeschichte des Kampfs ums Ungdomshuset, die auch teilweise eine Geschichte, die was auch mit dem Projekt Christiania in Kopenhagen zu tun hat. Da wird Tobias auch noch mehr zu erzählen. Es gibt dann eine ganze Reihe von Interviews, wo verschiedene Aktivistinnen und Aktivistinnen über ihre ganz konkreten Erfahrungen gegen die Räumung des Ungdomshuset dann in Interviews berichten. Und es gibt einen kleineren Teil in dem Buch und in dem Rahmen habe ich auch einen Beitrag geschrieben, der dann nochmal versucht, so von außen ein bisschen die Geschehnisse zu kommentieren. Ich selber bin in Hamburg in der Roten Flora aktiv, ein Zentrum, was 1989 halt besetzt ist und habe sozusagen so ein bisschen aus der Perspektive meiner konkreten, jetzt fast 20-jährigen Erfahrung der Mitarbeit in der Roten Flora so ein bisschen versucht, ein paar Sachen zu formulieren, so was ist eigentlich auch Probleme und immer wiederkehrende Konflikte in so einer Arbeit an so einem politischen Ort. Ja, wir haben uns überlegt, das hier in 2 Teile zu unterteilen. Der erste Teil, den werden wir beide bestreiten. Da dürft ihr euch ein bisschen zurücklehnen und euch berieseln lassen. Und dann stellen wir uns das eigentlich so vor, dass wir dann hier einen zweiten Teil eröffnen und vielleicht auch so ein bisschen mit den gerade konkreten Erfahrungen und Auseinandersetzungen, die hier in Erfurt auch eine Rolle spielen. Also ich habe gelesen, dass es hier seit dem Sommer eine neue Innenstadtverordnung gibt, wo es also wieder auch Kämpfe um öffentlichen Raum in Erfurt gibt und was ich sagen wollte, das sind eben Erfahrungen, die gibt es in Leipzig, aber die gibt es genauso auch in Hamburg und aber auch darüber hinaus auch in europäischen Städten wie eben Kopenhagen, wie in Barcelona, wie in London und das ist dann sozusagen die Globalisierung der anderen Art, nämlich die der politischen Probleme, dass eigentlich, und dann will ich noch kurz den Kreis zu den anderen Veranstaltungen, die hier auch noch laufen, schließen, dass das eigentlich politische Auseinandersetzungen sind, die eben unter dem Vorzeichen der politischen Kämpfe in der deregulierten neoliberalen Stadt stehen. Und das wird dann auch so unser erster Einstieg sein, indem wir versuchen, diesen Gesamtzusammenhang, der uns heute Abend, glaube ich, noch öfter begleiten wird, auch ein bisschen kurz zu skizzieren, ohne dass wir euch jetzt hier ein langwieriges Ökonomiereferat zumuten wollen. Ja, wir bitten euch, damit das hier irgendwie keine allzu leblose Veranstaltung wird, dass ihr, wenn ihr Fragen habt, dann auch bitte gleich dazwischen geht, so, weil es ja auch ein Großteil um Geschichte geht und die nicht unbedingt immer präsent ist. Ja, so machen wir es, ne? Dann leg doch mal los. Ich möchte noch kurz sagen, warum, also eigentlich komme ich aus Hamburg, warum ich überhaupt die Berechtigung habe, über einen Unterbezugskonflikt zu schreiben. Ich habe die letzten 2,5 Jahre in Kopenhagen gelebt. Also auch genau zu der Zeit bin ich glücklicherweise zufällig aus einem anderen Grund nach Kopenhagen gezogen, als der ganze Konflikt da so richtig eskaliert ist und losgegangen ist. Vielleicht kurz noch zu unserer Veranstaltung. Wir werden jetzt beide nochmal kurz einen Text oder verschiedene Texte aus dem Buch vorlesen. Einmal einen kurzen Teil über Kopenhagen an sich, wie Kopenhagen an sich sich als Stadt entwickelt, um da so mal so einen Einblick zu bekommen, weil Kopenhagen doch schon so eine Boomtown ist und auch versucht, so im großen Spiel der Weltmetropolen mitzuspielen. Dann werde ich kurz nochmal was zum Ungdomshus sagen, einen kleinen Text vorlesen, wie die Räumung tatsächlich abgelaufen ist, weil das doch recht intensiv war. Dann kurz den Stand der Entwicklung, die Kämpfe da noch beschreiben und dann abschließend damit mit dem aktuellen Stand, dass nämlich genau jetzt am letzten Samstag ein neues Ungdomshus in Kopenhagen eingeweiht worden ist. Und dann werden wir dann zur, wie Andrea schon beschrieben hat, dann in Hamburg zur Roten Flora übergehen und dann eben halt so auch Stadtteilentwicklung und zum Beispiel auch, was solche Häuser wie Rote Flora und Ungdomshus an Gentrifizierung beitragen können, zum Beispiel diskutieren. Noch eine kurze Bemerkung, also unser Marketing ist schlecht, weil wir haben keines dieser Bücher außer unsere eigene mitgebracht. Trotz allem ist dieses Buch aber tatsächlich auch natürlich im gut sortierten, in Klammern linken Buchhandel erhältlich. Also wir müssen euch dann auf die normalen Vertriebswege verweisen. Weil, komm ruhig rein. Weil, wie gesagt, wir es keine Exemplare mitgebracht haben zum Direktverkauf. Okay. Soll ich anfangen? Jo. Achso, wir machen eine Abwechslung. Ja. Die Stadt als Unternehmen. Die Kopenhagener Proteste des Jahres 2007, nicht allein die Bewegung gegen die Räumung und für ein neues Ungdomshus und zur Verteidigung von Christiania, sondern auch die zum Erhalt des Wohlfahrtsstaates, die Willensstreiks im öffentlichen Dienst, in Kinderläden und Pflegeheimen, gegen die Privatisierung und in Wertsetzung der Universitäten und Schulen, für die Rechte der Homosexuellen und Migrantinnen und so weiter, zeigen vor allem, dass es, anders als es die Stadtvermarkter meinen, nicht ein dasselbe ist, das Image des Standortes im Sinne internationaler Wettbewerbsfähigkeit aufzupolieren und andererseits die Lebensqualität in der Stadt für alle zu verbessern. Nach der konservativ-liberalen Herrschaft der 1980er Jahre kam 1993 in Dänemark eine sozialdemokratische Minderheitsregierung an die Macht, die ihre Politik nicht mehr auf die im europäischen Vergleich übrigens relativ zurückhaltende Sparpolitik der 80er Jahre beschränkte, sondern den Wohlfahrtsstaat und seine Einrichtungen grundlegend zu reformieren versuchte. Die Konsequenz war, dass sich die dänische Sozialdemokratie und die radikale Venstre, ihr linksliberaler Koalitionspartner, ideologisch zögerlich, aber in der Praxis äußerst schnell und entschlossen der Linie der europäischen New Labour-Regierungen anschlossen. Die Privatisierung sogenannter harter öffentlicher Einrichtungen wurde etwa ab Mitte der 90er Jahre von der Linksregierung schneller als von ihren rechten Vorgängern vorangetrieben und an den EU-Standards ausgerichtet. Gleichzeitig führte die sozialdemokratisch geführte Regierung eine rigide, aktivierende Sozialpolitik ein, die unter dem Motto Recht und Pflicht zur Arbeit zu einer massiven Kürzung der Ansprüche auf Lohnersatzleistung führte und Jugendliche und junge Erwachsene etliche Jahre bevor in Deutschland die Hartz-IV-Gesetze verabschiedet wurden, zu 0-Euro-Jobs verpflichtete. Ja. Und schließlich verstärkte sich in dieser Zeit, wie in ganz Westeuropa, die Hatz auf Migrantinnen und Flüchtlinge, deren soziale Rechte und Aufenthaltsmöglichkeiten grundlegend beschnitten wurden. Mehr und mehr regierte nun auch in den dänischen Städten, einschließlich des sozialdemokratisch regierten Kopenhagens, das neoliberale Motto, demzufolge die Anhäufung von Reichtum in den Händen weniger gut für die Allgemeinheit sei. Kopenhagen wurde, wie zur selben Zeit zum Beispiel das damals ebenfalls sozialdemokratisch regierte Hamburg, zum Unternehmen erklärt. Ziel war, die innovativen, reichen und beweglichen Betriebe und Bevölkerungsschichten anzusiedeln bzw. zum Bleiben zu bewegen, immer in der Konkurrenz mit anderen urbanen Zentren. Diese Politik beschleunigte letztlich das durch die Zentralregierung vorangetriebene Auseinanderfallen verschiedener Bevölkerungsgruppen. In den 90er Jahren wurden die Weichen für eine neoliberale Stadtökonomie gestellt. Hier begann insofern die Verdrängung von Teilen der nach Maßstäben der sich beschleunigenden kapitalistischen Entwicklung nicht ausreichend leistungsfähigen Bevölkerung in Quartieren und Straßenzügen der Viertel Nörrbro, Westerbro und Ammerbro, die sozusagen die Endmoränen der alten Bevölkerungszusammensetzung bilden, sowie aus der Stadt heraus. Diese Vertreibungspolitik wurde damals weniger vermittels direkter Repression als vielmehr durch die Macht des Marktes durchgesetzt, sprich durch den ständig sinkenden Anteil an Mietwohnungen und sozialen Wohnungsbau und die steigende Zahl teurer Immobilien. Es spricht für sich, dass eines der wichtigsten Projekte der vor mehr als etwa 2 Jahren neu gewählten aktuellen Oberbürgermeisterin ein Bauprogramm war, das im innenstadtnahen Bereich erschwinglichen Wohnraum für den Mittelstand schaffen sollte. Das Programm ist heute weitgehend gescheitert. Zusammengefasst und etwas zugespitzt könnte man sagen, dass die Sozialdemokratie das Modell der Großwohnsiedlung seit Mitte der 90er Jahre ad acta legte und damit 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen versuchte. Einerseits wurde damit die Verantwortung für die sozialen Folgen der langsam sozial und physisch kollabierenden Stadtplanung der 60er bis 80er Jahre zurückgewiesen und in die Verantwortungsbereiche einer zunehmend ökonomisierten und nur noch als sozialer Feuerlöscher fungierenden Sozialarbeit verwiesen, während gleichzeitig die Polizei ständig weiter hochgerüstet wurde. Andererseits wurde das Bild der sozialen Stadt neu definiert und wie oben geschildert an die in ganz Europa handlungsmächtigen neoliberalen Paradigmen angepasst. Das war einfach nur mal einen kurzen Einblick zu geben, in welche Richtung sich auch Kopenhagen so entwickelt. Und in welcher Stadt sich das Ungdomshus befand und in welcher Stadt das Ungdomshus auch ganz klar als Störfaktor wahrgenommen wurde. Ich weiß nicht genau, wie groß dieser Ungdomshus-Konflikt, wie groß der hier wahrgenommen wurde in Erfurt. Deswegen würde ich einfach nochmal ganz kurz dazu erzählen, was das Ungdomshus Haupt war und wie der ganze Konflikt sich zugespitzt hat und dann was zu der Räumung vorlesen. Das Ungdomshus ist im Grunde ein Haus oder war ein Haus, das in der Art und Weise diesem hier sehr geähnelt hat, mit dem Unterschied, dass es nicht besetzt war, aber es hatte eine sehr lange Geschichte. Es war von Anfang des 19. Jahrhunderts, war schon im Besitz der Arbeiterhände sozusagen. Es wurde 1910 der internationale Frauentag dort ausgerufen und es haben Rosa Luxemburg da hatte gesprochen und also sehr große, sehr, sehr lange Geschichte des Hauses. Dann stand es in den 70er Jahren stand es weitestgehend leer, bis dann so autonome Stadtteilgruppen das Haus wieder für sich entdeckt haben und das Haus besetzt haben, kurzzeitig. Und das dann eben halt Ungdomshus reklamiert haben. Ungdomshus bedeutet im Dänischen übersetzt Jugendhaus. Und sie haben gesagt, wir sind hier die Jugend im Stadtteil Nörrbro und wir brauchen ein selbstverwaltetes Haus und das muss uns die Stadt zur Verfügung stellen. Das hat zu verschiedenen Auseinandersetzungen geführt, bis dann 1982 der damalige Oberbürgermeister tatsächlich das mündliche Versprechen abgegeben hat, dass die Jugendlichen dieses Haus erhalten und das Nutzungsrecht für dieses Haus erhalten. Das war soweit auch alles gut. Dann wurde das Haus übernommen und war bis dahin hauptsächlich ein Anlaufspunkt für die Punker-Szene, für die in Kopenhagen, wie aber auch international. Es hat einen sehr schnellen hohen Status international bekommen. Bis dann 1997 die fundamentale Sekte Vaterhaus-Sekte dieses Haus gekauft hat. Zu der Vaterhaus-Sekte muss man wissen, dass es eine rechtsradikale, homophobe Sekte ist mit vielleicht 150 Mitgliedern, die leider sehr finanzstark sind. Und die Führerin dieser Sekte, Ruth Evensen, ist am Ungdomshus vorbeigefahren, hat das transparent da gesehen, also irgendwas, ich weiß gar nicht, was genau da drauf stand, hat gesagt, oh Gott, das Haus sieht ja schrecklich aus. Sie hat gesagt, als sie an diesem Haus vorbeigefahren ist, wurde ihr von Gott befohlen, dieses Haus räumen zu lassen. Ja, es hört sich sehr witzig an, hat leider ernsthafte Konsequenzen für uns gehabt. Die ebenso traurige herein. Ja, bitte. Die ebenso traurige Anekdote bei der ganzen Geschichte ist, dass die Vaterhaussekte das Haus bei der von der Stadt kaufen wollte, was damals in Stadtbesitz war. Und da hat die Stadt den Kauf oder den Verkauf abgelehnt, weil sie meinten, die Vaterhaussekte wäre zu unseriös. Und dann haben sie einfach einen Strohmann genommen und eben halt über Strohmann dieses Haus gekauft. Dann gab es einen jahrelangen Rechtsstreit, weil die Nutzerinnen und Nutzer gesagt haben, haben wir das Wort vom damaligen Oberbürgermeister bekommen und zweitens sind wir jetzt schon so lange in diesem Haus drin, wir haben hier das Nutzungsrecht und das muss uns zugesprochen werden. Wir konnten nicht einfach verkauft werden. Das ging durch mehrere Instanzen, bis dann im Mai 2006 vor dem höchsten Gericht dann leider verloren wurde und dann eben halt ganz normal nach dänischem Recht das Haus dann sozusagen in den Besitz der Vaterhaussekte übergegangen ist. Im Mai wurde halt gesagt, ihr seid noch bis zum Dezember drin und dann müsst ihr raus. Wie ich schon sagte, war das Haus tatsächlich hauptsächlich ein Ort für Punkmusik und für die Punkerkultur. Und als ich im Mai 2006 auf der Ungdomshus-Demonstration war, da waren das ungefähr noch 300 Leute, die auf der Demonstration waren. Als dann klar war, dass das Gerichtsurteil schlecht ausgefallen ist und dass das Haus geräumt werden wird, da hat in der linken Szene in Kopenhagen eine unglaubliche Solidaritätsaktion stattgefunden, wo alle gesagt haben, dieses Haus ist eins der letzten, die wir in Kopenhagen haben. Dieses Haus war immer wichtig für uns. Das gibt Möglichkeiten, da große Veranstaltungen zu machen. Und die gesamte linke Szene hat sich irgendwie zusammengenommen und hat eben diesen Kampf zum Erhalt dieses Hauses ganz oben auf die Tagesliste gesetzt. Ob das jetzt Kommunisten waren, Anarchisten oder Antifas, Feministen, alle haben eben halt diesen Kampf dann prioritiert. Hinzu kommt auch, dass das Ungdomshus selber, finde ich, sehr, sehr gut war in der Pressearbeit und sehr, sehr gut seine besondere Rolle als Kulturplatz in Kopenhagen herausgestellt hat. Man muss dazu wissen, dass Kopenhagen eine extremst teure Stadt ist. Der Wohnungsmarkt ist extremst teuer. Wenn man in eine Kneipe geht oder wenn man in ein Disco geht, muss man mindestens 10 Euro bezahlen. Ein Bier kostet mindestens 3 bis 4 Euro. Und das Ungdomshus hat da halt eine Ausnahme gebildet, weil Sachen halt billig gehalten worden sind und eben halt Bands da auftreten konnten, die normalerweise keine Chance irgendwo kriegen würden. Über diese Schiene ist es dann tatsächlich gelungen, auch ganz große Bereiche der Künstlerszene oder eben halt auch Leute von anderen Subkulturen, aus der Hip-Hop-Kultur, aus der Techno-Kultur teilweise, aus allen Kulturen, mit ins Boot zu kriegen. Und dadurch ist dann eine sehr lebendige, ziemlich große Widerstandsbewegung entstanden, die es teilweise bis in die bürgerlichen Kreise gereicht hat. Ob das jetzt irgendwelche Eltern waren, die gesagt haben, oh, mein Kind braucht einen Platz, oder alte Aktivistinnen. Auf jeden Fall hat das Ganze eine Dynamik entwickelt, die sehr faszinierend war. Es hat dann dazu geführt, dass am 1. Mitte September 2006 Reclaim the Streets stattgefunden hat, wo dann plötzlich dann auch schon 2000 Leute waren und nicht mehr 300 Leute. Und da ist es dann zu den ersten kleineren militanten Auseinandersetzungen gekommen. In dieser ganzen Zeit haben Sachen stattgefunden, wie dass ein Fünf-Sterne-Koch aus Kopenhagen hat dann vom Ungdomshus zur Vögel gekocht. Oder Outlandish, die Band, die kennt ihr wahrscheinlich auch, weiß ich nicht. Ziemlich bekannte dänische Band hat dann eben halt gratis im Ungdomshus gespielt. Also so mehrere Künstler und berühmte Bands und Maler und was weiß ich haben ihre Solidarität erklärt. Die größte Tageszeitung hat Räume zur Verfügung gestellt, damit das Ungdomshus so Sachen ausstellen konnte, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Es hat sich wirklich so eine Bewegung entwickelt, eine richtige Dynamik in der Stadt entwickelt. Trotz alledem hat die Stadt sich nicht mit den Ungdomshusleuten an den Verhandlungstisch gesetzt. Sie haben gesagt, wir sind aus der Sache raus, das ist privates Eigentum, damit haben wir nichts mehr zu tun. Und dann sollte am 16. Dezember, glaube ich, oder 15. Dezember ist dann der Vertrag ausgelaufen oder diese Abkommen und von da aus war das Haus dann besetzt. Für den 16. Dezember hatte dann das Ungdomshus hat gesagt, okay, wenn die Stadt mit uns nicht reden will, freiwillig geben wir das Haus nicht her und hat dann zum Final Battle nach Kopenhagen mobilisiert, international, mit der ganz klaren militanten Ausrichtung, wenn wir das Haus nicht über Verhandlungen halten können, dann werden wir es militant halten. Es sind sehr viele Menschen auch aus dem internationalen Ausland gekommen, sehr viele aus Deutschland, aus Schweden, aber auch Holland oder selbst aus den USA. Es waren ungefähr 800, 900 Leute auf dieser Demonstration. Die Demonstration war fast komplett maskiert, ging in schwarz. Großteil hatten Helme auf und die Ausrichtung war klar. Nach 500 Metern hat die Polizei die Demo gestoppt und dann ist es zu den massivsten Riots gekommen in Nürburgring, sodass die Polizei für mehrere Stunden aus dem Stadtteil rausgeschmissen wurde. Das hat nicht zu einer ganz krassen Entsolidarisierung geführt, wie man das häufig kennt. Trotzdem haben viele Leute gesagt, okay, das ist vielleicht nicht unsere Art, Widerstand zu zeigen oder so, aber das ist auch ein Teil des Widerstandes und der Kampf ging tatsächlich weiter und das hat, im Endeffekt haben diese Kämpfe dazu geführt, dass sich die Stadt wieder mit dem Ungdomshus an einen Tisch gesetzt hat, um eventuell nach einem Ersatzgebäude zu suchen. Ja, die ganze Geschichte, es gab dann auch Vor- und Hinverhandlungen und es gab dann eventuelle Gebäude und da wurde das Ungdomshus ein Gebäude zum Kauf angeboten. Es hat sich ein Fonds gegründet aus Gewerkschaftern und Privatpersonen, die gesagt haben, wir würden den Jugendlichen gerne das Haus kaufen, wenn sie dazu Ja sagen. Das hat das Ungdomshus aber abgelehnt. Sie haben gesagt, es geht nicht darum, dass die Geld haben, dass die sich einfach ein Haus kaufen können und dann Kulturarbeit machen können, sondern es geht darum, dass sowas erkämpft werden muss und dass sowas von der Stadt zur Verfügung gestellt werden muss. Das heißt, es wurde politisch beantwortet. Noch am 28. Februar, glaube ich, bis um 10 Uhr abends saß die Stadt noch mit dem Ungdomshus zusammen. Es wurde noch für den 1. März noch ein Treffen abgemacht um 17 Uhr. Das ist dann nichts mehr draus geworden, weil dann am 1. März 2007 die Polizei das Haus geräumt hat. Und da wollte ich dann einmal kurz, wenn jetzt hier keine weiteren Fragen zum Ungdomshus sind, würde ich hier einmal kurz vorlesen, wie das so abgelaufen ist. Die Polizei nutzte das Überraschungsmoment und räumte das Ungdomshus am 1. März 2007 in einer dramatischen Aktion im Laufe einer Stunde, wobei ein deutscher Unterstützer so schwer verletzt wurde, dass er einige Zeit zwischen Leben und Tod schwebte. Nur kurze Zeit später wurden auf der Nörrbrücke, das ist die Hauptstraße in dem Stadtteil, wo das Ungdomshus war, die ersten Barrikaden errichtet, die die Polizei jedoch im Laufe des Vormittags entfernte. In den Stunden nach der Räumung versuchte die Polizei durch die Einrichtung von Kontrollposten und Leibesvisitation den Zustrom zu einer für 17 Uhr auf dem zentral gelegenen Platz in Nörrbro geplanten Demonstration zu verhindern, die schließlich mit der Begründung, dass von dort zu dem ca. 1 Kilometer entfernten Ungdomshus gelaufen werden könnte. Allerdings kümmerten sich die 3.000 bis 4.000 Versammelten nicht um dieses Verbot. Nachdem sie die erste Polizeiabsperrung überrannt hatten, wurden die Demonstrantinnen von einer nicht zu durchbrechenden Reihe gepanzerter Mannschaftswagen gestoppt. Damit hatte die Polizei das erste strategische Ziel des Tages erreicht, die Aktivistinnen darin zu hindern, das Ungdomshus wieder zu besetzen. Dennoch wurde das zweite Ziel, das darin bestanden hatte, größere Unruhen im Keim zu ersticken, total verfehlt. Denn nachdem die Demonstration gestoppt worden war, verteilten sich die Aktivistinnen im gesamten Stadtteil und in der Nähe von Christiania und auf Christianshaun. Obwohl die Polizei sämtliche in D-Mark verfügbaren Kräfte einsetzte und sich die materielle Unterstützung durch die schwedische Polizei sicherte, bekamen die Ordnungskräfte die Situation erst nach 4 Tagen heftigster Straßenschlachten wieder einigermaßen in den Griff. Am Donnerstag wurde geräumt, am Sonntag die vorerst letzte Barrikade gebaut. Aber welche Logik und welche Ziele standen hinter diesen Straßenkämpfen? Die Aktivistinnen strebten ganz offen einen Aufstand an, womit sie die deutlich besser bewaffnete Polizei frontal herausforderten. Etwas genauer gesagt bedeutete das Wort Aufstand in diesem Zusammenhang, einen relevanten Teil des öffentlichen Raumes, der Straßen und Plätze unter die eigene Kontrolle zu bringen und diesen Zustand so lange aufrechtzuerhalten, bis das normale Alltagsleben in Stillstand geriet und damit eine Krise geschaffen wurde, die von den Politikern nicht länger ignoriert werden konnte. Ziel der Polizei wiederum war es, die Unruhen im Keim zu ersticken, jeden Aufzug zu verhindern und die Unruhestifter möglichst schnell von der Straße zu entfernen, bevor die Dynamik der Situation unkontrollierbar wurde. Dass die militarisierte Polizei, die viele Jahre lang in dieser Hinsicht kaum Probleme gehabt hatte, nach dem 1. März 2007 die Kontrolle verlor, lag einfach daran, dass die Zahl und die Wut der Unterstützerin des Ungdomshuses diesmal zu groß war. Aber auch taktische und psychologische Faktoren spielten eine Rolle. Das Konzept war, die Versammlung aufzulösen und die unzähligen kleinen Feuer und Barrikaden zu beseitigen. Das Problem war, dass die Polizei auf sich ständig wiederholende Vorstöße setzte, ohne das so gewonnene Terrain mit Fußvolk zu besetzen. Dies war unter anderem den schlechten Erfahrungen mit stehenden Einheiten geschuldet, die ein leichtes Ziel für Wurfgeschosse bildeten. Die geografische Ausweitung und die wechselnden Zentren der Unruhe stellten die Polizeiführung vor ein Dilemma. Wenn größere Einheiten an einer bestimmten Stelle stationiert wurden, fehlten diese, wenn die Unruhen an anderen Orten aufflammten. Obwohl die Polizei deshalb zögerte, sich in Nahkämpfe zu verstricken, wurden die Demonstrantinnen immer wieder durch die Wagenkolonnen und die explodierenden Tränengasgranaten vertrieben. Aber die Aktivistinnen lernten schnell, sich kurz zurückzuziehen oder einfach nur zur Seite zu treten und, nachdem die Kolonne der Polizei vorbeigerollt und der Angriff überstanden war, sich an anderen Orten wieder zu versammeln und neue Feuer auf der Straße zu entzünden. Man konnte spüren, dass aus den Auseinandersetzungen des 24. September und des 16. Dezember 2006 die Lehre gezogen worden war, dass sie sonst zu respekteinflößenden behelmten und gepanzerten Einheiten nicht allmächtig waren. Es trat eine moralische Stärkung der Aktivistinnen bei einer gleichzeitigen Schwächung der Polizei ein. So machte das polizeiliche Ausgangsverbot am 1. März in Nürnberg bei den Protestierenden keinen Eindruck und der erste Tag des Aufstandes endete erst am frühen Morgen, als die Demonstrantinnen müde wurden und zu Bett gingen. Am folgenden Abend, am 2. März, begann die Auseinandersetzung, als die Polizei unter Einsatz großer Mengen von Tränengas eine Demonstration auflöste. Erneut erwies sich die Taktik, die Demonstration auseinanderzujagen, als nur eingeschränkt wirksam. Denn der Angriff führte zu einer langen Nacht der Straßenkämpfe im gesamten Nürnberg. Und diesmal hatten die Demonstrantinnen ein Mittel gegen die Panzerwagen der Polizei gefunden, nämlich brennende Privatautos, was man in Dänemark nur selten sieht. Allerdings blieb der Kampf nicht ohne Kosten für die Teilnehmenden. 854 Leute wurden festgenommen, 200 kamen in Untersuchungshaft. Offiziell wurden 29 Demonstrantinnen verletzt. Am Samstagnachmittag, dem dritten Tag nach der Räumung, wurde immer deutlicher, dass die Kräfte schwanden. Doch zu diesem Zeitpunkt war das wichtigste Ziel bereits erreicht, auf die Räumung des Hauses mit einem Aufstand von historischer Dimension zu antworten. Aber auch die Behörden hatten demonstriert, dass sie bereit waren, ihre Macht einzusetzen, um den politischen Beschluss der Räumung des Ungdomshauses in die Tat umzusetzen und das Haus anschließend dem Erdboden gleichzumachen, koste was es wolle. Dies ging nicht ohne Folgekosten ab, denn alleine der Einsatz der Polizei bei der Räumung und bei den folgenden Straßenkämpfen kostete ungefähr 10 Millionen Euro, eine Summe, die in der Geschichte der dänischen Polizei ihresgleichen sucht. Ja, also es war, das muss ich auch sagen, diese Räumung ist wirklich sehr intensiv abgelaufen. Und das Besondere an dieser Räumung fand ich, oder an den folgenden Straßenkämpfen war, dass eben halt nicht nur das Ungdomshus oder eben halt nicht nur die linke Szene sich daran beteiligt hatte, sondern dass man hat Leute auf der Straße gesehen, die irgendwelche Sachen auf die Straße gezogen haben, wo man dachte, wo kommen die denn plötzlich her? Und wo ich glaube, dass das eben halt genau dieser Kampagne, die im Vorfeld gelaufen ist, das Ungdomshus zu öffnen und zu zeigen, hier, die Stadtentwicklung betrifft auch euch, wenn wir hier verschwinden müssen, dann verschwindet einer der letzten Plätze, wo man billig hingehen kann, wo man sich billig amüsieren kann, wo nicht alles super viel Geld kostet, wo man aussehen kann, wie man will. Wenn das verschwindet, dann betrifft es euch auch. Und deshalb sind es sehr vielen Leuten, glaube ich, bewusst geworden. Und das hat auch eine unglaubliche Wut hervorgebracht. Hinzu kam auch noch, dass in Dänemark, wo zum Beispiel auch extremst harte Ausländergesetze sind, sehr viele Migrantinnen und Migranten, die im Stadtteil Nørrebro wohnen, auch die Chance genutzt haben, ihrer Wut da Ausdruck zu verleihen, die auch sowieso im engen Kontakt mit dem Ungdomshus standen und das auf jeden Fall auch noch die Konflikte mit entfacht hat. Ja, normalerweise, oder meine Erfahrung war häufig so, dass es wurde was geräumt und dann gab es mal kurzes Aufbegehren und dann ist es aber auch ziemlich schnell wieder vorbei gewesen mit der ganzen Geschichte. Einmal, weil die Polizei zu stark war und weil die Leute irgendwann das Interesse verloren haben oder keine Energie mehr hatten oder es aussichtslos wurde. Und das ist eben halt genau das Besondere an diesem Konflikt am Ungdomshus, dass es jetzt von hier an, von diesem 1. März einfach die ganze Zeit weiterging, bis heute sozusagen. Ich hatte es auch schon erwähnt, dass es jetzt gar nicht die große Entsolidarisierung auf die oder die Spaltung an der Gewaltfrage hat in Dänemark nicht so stark eingesetzt, wie man das vielleicht auch aus anderen Konflikten kennt. Als Beispiel möchte ich dazu geben, dass es am 1. und 2. März wirklich starke Straßenkämpfe in Kopenhagen gegeben hat. Am 3. März gab es dann eine Demonstration mit 3000 Leuten, wo alles an Leuten teilgenommen hat, wo aber auch im Vorfeld klar wurde, dass diese Demonstration friedlich sein würde. Und da sind die verschiedensten Menschen, Eltern, Jugendliche, alle Menschen sind da auf die Straße gekommen und haben eben halt demonstriert. Man muss dazu sagen, dass Kopenhagen auch nicht sehr groß ist, dass 3000 Menschen dann doch eine recht große Zahl ist. Seit der Räumung wurde für jeden Donnerstag zu einer Ungdomshus-Demonstration mobilisiert, die so lange stattfinden sollte, bis es wieder ein neues Ungdomshus gibt. Ich glaube, sie sind auf die Zahl 72 Demonstrationen in Reihenfolge gekommen. Es hat nach der Räumung, ich glaube, an die 25 heimlichen Besetzungen gegeben oder offiziellen Besetzungen gegeben. Es hat Besetzung von den Sozialdemokraten gegeben. Es hat die Besetzung von der Stadtentwicklungsbehörde gegeben. Es haben Fahrraddemos stattgefunden, Kinderdemos. Es hat ein Festival auf dem Rathausmarkt stattgefunden mit 5000 Leuten. Die verschiedensten Solidaritätserklärungen, riesige Konzerte in Christiania. Das Ungdomshus hat sich so richtig als Marke etabliert. Man konnte Badges kaufen, Pullis, T-Shirts, überall. Man hat einfach Ungdomshus in der ganzen Stadt gesehen. Es war einfach in den Medien ein total krasses Thema. Es hat sich eine Energie entwickelt, sodass eben halt über ein halbes Jahr wirklich täglich Sachen stattgefunden haben, dass die Ungdomshus-Bewegung weitaus größer war, als sie vorher war. Also nicht nur mehr aus dem Kern des Ungdomshus bestand, sondern eben halt super viele Leute sich darüber identifiziert haben. Und trotzdem ist dann zum Sommer hin so langsam dann die Energie so ein bisschen rausgekommen. Und da wurde sich so ein bisschen überlegt, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir schon 25 Mal ein Haus besetzt, wir sind jedes Mal rausgeflogen. Die Strafverfahren werden auch immer mehr, irgendwie muss mal eine neue Taktik her. Und dann wurde ich so ein bisschen an Heiligendamm in Deutschland beim G8-Gipfel orientiert, an dem Block G8-Konzept. Ich weiß nicht, ob das allen was sagt. Ich stelle es auch nochmal vor. Es wurde sich ein Haus gesucht, ein großes Gelände in der Nähe vom Alten und ums Hus, das in städtischer Hand war. Das heißt, die Stadt konnte sich nicht auf das private Eigentumsargument zurückziehen. Und dann wurde gesagt, okay, wir haben ein Recht auf dieses Haus. Das Haus ist uns weggenommen worden. Die Stadt muss ein Haus zur Verfügung stellen. Wir werden dieses Haus erkämpfen und das ist unser gutes Recht. Und dann wurde gesagt, am 6. Oktober werden wir dieses Haus besetzen. Und es wurde auch gesagt, wie. Es wurde gesagt, wir gehen da mit einer großen Demonstration hin. Wir teilen diese Demonstration in 4 Finger ein. Jeder Finger bekommt eine eigene Farbe. Und jeder dieser Finger hat ein eigenes Konzept, um auf dieses Gelände zu kommen. Und wenn man auf dem Gelände war, da gab es 2 große Häuser, sollte es ein Ungdomshus geben und es sollte ein feministisches Haus geben. Es wurden halt diese 4 verschiedene Blöcke gebildet. Der rote Finger zum Beispiel hat gesagt, wir versuchen über Einzelpersonen, über Aktionen da reinzukommen, versuchen über Zäune zu klettern, nehmen uns Matratzen mit, nehmen uns Leitern mit, nehmen uns sonst was mit. Der queerfeministische gelbe Block hat gesagt, wir gehen geschlossen als Block, wir werden uns durch die Polizei durchdrücken und werden dann versuchen, als Mob auf das Gelände zu kommen. Wichtig zu sagen ist, dass die ganze Geschichte unter dem Motto des zivilen Ungehorsams gelaufen ist, dass gesagt wurde, es wird, wir werden uns durch Polizeiketten durchdrücken, wir werden uns verteidigen und auf die Straße setzen, über Polizeiwagen rüberklettern, wir werden das Nein der Polizei nicht akzeptieren, aber es wurde auch ganz klar gesagt, es wird nicht mit Flaschen geschmissen, es wird kein Vandalismus passieren, es werden keine Sachen eingeschmissen. Es wurde aus verschiedenen Gründen gemacht, aber eben halt auch ganz, ganz klar, um das Angebot interessant für möglichst viele zu machen, dass sie berechnen konnten, was da passiert, dass möglichst viele Menschen an diesem Protest teilnehmen konnten, an dieser offiziell angekündigten Besetzung. Dann wurden dazu Konzerte abgehalten, Lesungen abgehalten, es wurden Wochenend-Workshops gemacht, es wurden Trainings gemacht, wie man Polizeiketten durchfließen kann, all sowas. Und dann haben sich dann am 6. Oktober 2007, glaube ich, ja, 2007, haben sich dann 6.000 Leute in Nörbro versammelt und sind dann in diesen verschiedenen Fingern dann los zu diesem Gebäude, zu diesem ja ziemlich großen Gelände. Man muss dazu sagen, dass bis dahin die Stadt mal wieder keinerlei Gesprächsangebote eingegangen ist. Der Druck mit dieser Aktion, weil die war so in den öffentlichen Medien, das war sowas Besonderes, eine Besetzung öffentlich anzukündigen und auch den Gesetzesübertritt des zivilen Ungehorsams öffentlich anzukündigen und die Strategie zu verraten, ist der Druck so groß geworden in den Medien, dass die Oberbürgermeisterin Rick Bjerger gesagt hat, okay, jetzt war so viele militante Sachen, aber wenn das friedlich bleibt, dann schauen wir nochmal nach einem neuen Haus. Natürlich hat sie damit gerechnet, dass wenn 6.000 Leute eine illegale Besetzung vornehmen, dass es da krachen wird wie sonst nur was. Man muss dazu sagen, die Demonstration ist los zum Haus und bevor sie sich überhaupt richtig auflösen konnte, wurde sie massivst von der Polizei mit Hunden und mit Tränengas und mit Knüppeln angegriffen. Trotz alledem haben es 500 Leute aufs Gelände geschafft, was ich eine ziemliche Leistung finde, dafür, dass es 2 Monate vor angekündigt war, hat die Polizei es nicht geschafft, 500 Leute wegzuhalten. Die Leute wurden festgenommen, wurden extrem schlecht behandelt auf der Wache und es gab ganz viele Fälle von Körperverletzung. Die Medien waren da und es wurde sich eben tatsächlich an dieses Konzept des zivilen Ungehorsams gehalten. Also es sind tatsächlich von Demonstrantenseite keine Sachen geflogen in dem Sinne. Keine Scheiben eingeworfen worden, nichts angezündet worden. Das hat dazu geführt, dass der Pressechef der dänischen Polizei am Tag später mit der Meldung rausgegangen ist, ja, die Demonstranten haben sich ordentlich aufgeführt, das war eine okay Sache, die da abgelaufen ist, wir haben auf diesen Konflikt keine Lust mehr, die Polizei hat keine Lust mehr, den Kopf hinzuhalten, wir fordern eine politische Lösung für diesen Konflikt. Und das ist natürlich der absolute Knaller. Als wir das gelesen haben, dachten wir, wir lesen nicht richtig. Der wurde natürlich auch sofort von der Polizeichefin zurückgepfiffen, aber es war zu spät, die Pressemitteilung war raus. Und damit konnte natürlich die Oberbürgermeisterin, ohne ihr Gesicht zu verlieren, natürlich nicht sich von diesem Versprechen, sich nochmal mit den Leuten zusammenzusetzen, zurückziehen. Das hat dazu geführt, dass dann tatsächlich Verhandlungen stattgefunden haben. Es gab dann noch ein Hin und Zurück und vor und wieder, wenn euch das interessiert, kann ich da auch nochmal näher drauf eingehen. Jetzt, um es ein bisschen zu verkürzen, sind denn jetzt nach langwierigen Verhandlungen, gibt es tatsächlich seit letzten Samstag in Kopenhagen wieder neues Ungdomshus. Man muss dazu sagen, das Alte ist abgerissen worden. Das war ein unglaublich schönes Gebäude mit einer unglaublichen Tradition. Es war klar, dass das neue Haus nicht auch nur annähernd so gut sein wird wie das alte Haus. Es ist auch so, dass es wurde eine Kaution bezahlt von ungefähr 60.000 Euro. Das heißt, wenn dann welche Sachbeschädigungen auftreten, sowas, dann können diese 60.000 Euro einbehalten werden. Wenn man aber das mal vergleicht mit dem Wohnungsmarkt in Kopenhagen, wo normale Vierzimmer-WGs teilweise bis zu 600.000 Euro kosten, sieht man, das ist im Grunde einfach nur nochmal die Stadt sagen konnte, ja, die Leute haben ja Geld bezahlt so ein bisschen. Das ist, politisch war es ein bisschen schade, aber im Grunde war das einfach ein Peanuts. Es gibt jetzt dieses Haus, hat sich dieser Fonds, der sich da gebildet hatte aus Gewerkschaften und so, den ich vorher kurz erwähnt hatte, der hat sich dazwischen geschaltet. Das heißt, wenn die Stadt das in Kontakt mit dem Ungdomshus treten will, dann kontaktet sie den Fonds und der Fonds redet mit dem Ungdomshus. Umgekehrt ist genauso, das Ungdomshus, wenn die was von der Stadt wollen, kontaktet sie den Fonds und der Fonds redet mit der Stadt. Es gibt da keine Sozialarbeiter, das kommt komplett selbstverwaltet, das Haus. Das heißt, es wurde sich ein Haus zurückerkämpft. Und es ist für mich auch ganz wichtig zu sagen, das ist nicht, dass die Stadt Goodwill gezeigt hat und gesagt, ach, wir geben den Leuten mal ein Haus. Die Stadt hat aufgrund des politischen Drucks dieses Haus zur Verfügung gestellt. Das Haus ist sich erkämpft worden. Und jetzt ist einfach so auch ein bisschen die Frage, im Internet hat man da später ganz oft gelesen, wenn es irgendwelche anderen Sachen gab, für Kopenhagener Verhältnisse sorgen. Und da ist eben halt die Frage, kann man einfach die Situation, die in Kopenhagen war, kann man die einfach so auf eine andere Stadt transportieren? Oder warum ist es denn so gewesen, dass der Konflikt in Kopenhagen sich so ausgebreitet hat, überhaupt so groß geworden ist? Und da sind einfach zwei Sachen zu sagen. Einmal, wie ich schon gesagt habe, dass es meines Erachtens dem Ungdomshus wirklich sehr gut gelungen ist, sich zu verbreitern, sich zu öffnen, allen möglichen Menschen, unter den Prämissen kein Rassismus, kein Sexismus, kein Faschismus, Platz zu bieten und eben halt den verschiedensten Subkulturen irgendwie eine Möglichkeit zu bieten. Das ist das eine, es hat eine sehr große Identifikation mit dem Haus stattgefunden. Das andere ist, dass auch Kopenhagen eine Stadt ist, die eben halt, wie ich schon gesagt habe, irgendwie auch in dem großen Spiel der Weltmetropolen mitspielen will und dass auch in Kopenhagen eine Normalisierung stattfindet, wo alle Sachen, die nicht ins Konzept einer sauberen, schönen Stadt passen, nicht in den Konsumverhalten reinpassen, die werden verdrängt. Es sind ganz viele Sachen, es werden Drogenstationen werden dicht gemacht, es werden die aus den Stadt- oder Innenstadt nahegelegenen eigentlich Arbeiterviertel werden die Leute durch höhere Mieten, durch den Markt werden sie vertrieben. Und da wurde eben halt das Ungdomshus ist da so ein bisschen das Symbol geworden, irgendwie diese Stadtentwicklung, die betrifft uns und man kann sich da nicht richtig wehren, weil da Schleichen passiert und Konsum überall und irgendwie. Und da ist das Ungdomshus, hat sich da zu einem Konflikt entwickelt, wo viele Leute sagen konnten, ja, ich bin mit der Stadtentwicklung nicht zufrieden, ich möchte hier was entgegensetzen, ich möchte hier meinen Widerstand zeigen, ich bin mit der Normalisierung nicht einverstanden. Und da hat das Ungdomshus ganz klar einen Anknüpfungspunkt für sehr, sehr viele Menschen geliefert, die eigentlich gar nicht mit dem Ungdomshus selber so zu tun hatten. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, es gab in einer Innenstadtnähe einen Park, der nachts als Treffpunkt für Homosexuelle geeignet war, die sich da treffen konnten. Da haben sich dann Familien darüber beschwert, dass sie Angst hätten, wenn abends nachts da Homosexuelle rumlaufen würden. Da würden sie am Tag nicht gerne mit ihren Kindern durchgehen. Das heißt, die Busche wurden gestutzt, sodass man sich halt eben nicht mehr in diese Parks zurückziehen konnte. Es wurde ein Raum, wurde wieder mal kaputt gemacht. Und das sind so einfach Beispiele, wo eben halt auch Leute dann eben genau in diesem Ungdomshus die Chance genutzt haben, eben halt ihren Protest, den sie anderswo schon erlebt haben, Ausdruck zu verleihen. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Ja, wenn es da soweit keine Fragen zu gibt, dann bin ich... Ja? Woran genau hat das jetzt gelegen? Ist da so, so eine breite Masse dahinter gestellt? Also ich meine, okay, liegt es daran, dass Kopenhagen einfach nur eine offenere Stadt ist oder dass da mehr coole Leute wohnen? Oder, also ich weiß nicht. Ja. Ich habe es ja gerade versucht, gerade also Kopenhagen war tatsächlich in den 70er und 80er Jahren, muss man dazu sagen, war Kopenhagen tatsächlich eine sehr progressive Stadt, wo Sachen wie Modelle wie Christiania zum Beispiel einen Platz gefunden hatten oder verschiedene alternative Projekte Unterstützung erfahren haben. Und das hat auch eine gesamte Generation mitgeprägt, eben halt Kopenhagen. Ich bin nach Dänemark gezogen und da habe ich immer wieder gehört von Leuten, oh ja, die Dänen sind so liberal und ist so ein tolerantes Land und ist alles so super. Und das haben viele Dänen auch wirklich immer noch verinnerlicht. Und Kopenhagen war eine sehr progressive Stadt, da hast du recht. Aber Kopenhagen verändert sich gerade extremst. Also es wird eine der teuersten Städte Europas. Es werden super viele Sachen, die irgendwie alternative Lebensmodelle haben oder irgendwie nicht dem Konsum angehören, in Innenstadtnähe werden platt gemacht, werden verdrängt. Und dazu kommt noch, dass die Innenstadtbereiche Nørrebro und Vesterbro, die eigentlich so wie St. Pauli oder Kreuzberg waren, sich auch ganz krass verändern und immer teurer werden und dann eben halt ärmere Leute oder Migrantinnen eben halt noch weiter in Außenbezirk vertrieben werden. Und diese ganzen Geschichten, die haben einfach dazu geführt, dass dieser ganze Konflikt so eskaliert ist. Dazu muss man auch noch sagen, dass Dänemark eine extreme rechte Regierung hat mit der Dänischen Volkspartei, die ich locker mit der Schill-Partei in Hamburg zu gleichstellen würde. Kennt ihr wahrscheinlich alle Schill-Partei. Oder meinetwegen auch FPÖ in Österreich oder sowas. Mit ganz, ganz homophobe Einstellungen, mit die ganz klassisch den Islam-Christen-Konflikt hochspielen und Dänemark hat eines der krassesten Ausländergesetze in Europa überhaupt. Und all diese ganzen Geschichten, also ich könnte es mir auch gut vorstellen, dass zum Beispiel, wenn das Ungdomshaus vor 5 Jahren geräumt worden wäre, dass dieser Konflikt gar nicht so eskaliert wäre. Ich glaube einfach, die ganze Situation, wie Kopenhagen sich entwickelt, wie Dänemark sich entwickelt, wie die ganzen Geschichten sich entwickeln und dann das Ungdomshaus dazu, das hat einfach die besondere Mischung ergeben. Und auch, finde ich, die Fähigkeit vom Ungdomshaus, sich so zu öffnen, tatsächlich. War das ausreichend? Wenn da nichts weiter zu ist, dann würde sonst Andreas mit Hamburg weitermachen. Die Verbindung zwischen dem Ungdomshuset in Kopenhagen und einem Projekt wie der Roten Flora in Hamburg besteht zum einen sicherlich darin, dass die stadtentwicklungspolitischen Vorzeichen ähnliche sind. Wir haben das ja schon mal versucht, auch in dem kurzen Beitrag, den wir zu Beginn vorgelesen haben, kurz zu skizzieren, dass also neoliberale Standortpolitik seit ungefähr 10, 15 Jahren eigentlich eines der zentralen ideologischen Legitimationsmuster für stadtentwicklungspolitische Entwicklungsprogramme eigentlich europaweit darstellen. Und wenn ich am Anfang auch schon kurz darauf hingewiesen habe, dass zum Beispiel hier in Erfurt jetzt eine Innenstadtverordnung wieder belebt worden ist seit dem Sommer diesen Jahres, dass gleichzeitig ein Projekt wie dieses hier an einen privaten Investor veräußert wird, der halt so ein bestimmtes Konzept von Wohnen und Arbeiten hier realisieren will und als Konsequenz daraus eben auch Orte wie dieser hier eben dann verschwinden sollen, dann sind das eigentlich Elemente, die man in Kopenhagen am Beispiel des Ungdomshuset nachvollziehen kann. In Hamburg eben zum Beispiel an dem Konflikt um die Rote Flora, der Ende der 80er Jahre begonnen hat. Ich will ganz kurz dazu was aus meinem Beitrag vorlesen zur Geschichte der Flora. Die Rote Flora in Hamburg existiert seit September 1989. Sie ist aus der Verhinderung eines kommerziellen Musical-Projekts entstanden, das 1988 in dem als Warenhaus genutzten ehemaligen Flora Varieté-Theater im Schanzenviertel Einzug halten sollte. Große Teile des historischen Theaters waren bereits abgerissen und lediglich der Eingangsbereich des Theaters blieb erhalten. Doch innerhalb weniger Monate organisierte sich ein breit getragener Widerstand von Anwohnerinnen, Gewerbetreibenden, alternativen und autonomen Gruppen, die eine Umstrukturierung des Stadtteils befürchteten und sich trotz aller Versuche der Politik auch nicht spalten ließen. Im September 1988 gaben die Investoren nach einem heißen Sommer mit Aktionen wie Unterschriftenlisten, Demonstrationen, Bauplatzbesetzungen und regelmäßigen nächtlichen Sabotageaktionen auf. Denn trotz regelmäßiger Polizeieinsätze und einer zuletzt 24-stündigen polizeilichen Bewachung der Baustelle war das Kommerzprojekt im Schanzenviertel nicht durchsetzbar. Nachdem sich das Widerstandsbündnis zerlaufen hatte, stand das ramponierte Restgebäude zunächst ein knappes Jahr lang leer. Die verbliebenen autonomen Gruppen und Zusammenhänge aus dem erfolgreichen Widerstand gegen das Musical-Projekt forderten die Errichtung eines autonomen Stadtteilkulturzentrums. Im September 1989 erlaubte die Stadt Hamburg überraschenderweise eine provisorische und vorübergehende Nutzung des Gebäudes für 6 Wochen. Nach dieser kurzen, legalen Zeit erklärten Nutzerinnen der mittlerweile Roten Flora das neue Zentrum für besetzt. Seit November 1989 wird das Projekt durch ein Nutzerinnenplenum selbst verwaltet. Es gibt keine bezahlten Stellen und keinerlei staatlichen Gelder. Die Rote Flora versteht sich als ein besetztes autonomes Zentrum und als Ort kultureller und politischer Gegenentwürfe. Daran hat auch der Verkauf des Gebäudes durch die Stadt an einen privaten Investor im März 2001 nichts geändert bisher. Die Flora ist nach wie vor Treffpunkt zahlreicher politischer Gruppen und Initiativen. Es existieren Selbsthilfewerkstätten, eine offene Siebdruckwerkstatt, das Archiv der sozialen Bewegung, ein Fokelbetrieb. Schließlich finden regelmäßig Veranstaltungen aller Art statt. Das Projekt hat sich in der Vergangenheit in stadtteilpolitischen Auseinandersetzungen ebenso engagiert wie in überregionalen Kampagnen und Diskussionen der autonomen und antifaschistischen Linken. Das ist vielleicht auch nochmal eine weitere Antwort auf die Frage, wie ist eigentlich so eine Mobilisierung gelaufen? Ich sag mal, auch uns hat es damals, also jetzt vor fast 20 Jahren selber überrascht, oder eigentlich ja vor 20 Jahren, das ist im Sommer 1988, ist der Widerstand gegen dieses Projekt gelaufen, dass eigentlich wir selber nicht damit gerechnet haben, dass wir ein Projekt, das damals über 80 Millionen D-Mark Investitionsvolumen hatte, dass also ein 2000 Plätze großes Musical-Theater halt zum Ziel hatte, dass also 6 Tage lang die Woche bespielt werden sollte und ein ganz wichtiger Faktor in diesem Stadtimage-Projekt Hamburgs gewesen ist, dass wir dieses Projekt also real verhindern würden. Was wir uns maximal halt vorstellen konnten, war, dass wir es halt behindern können und dass wir die Investoren nerven und irgendwie, ich sag mal, so ein paar Rückzugskämpfe führen können. Aber wir waren eigentlich selber davon überrascht, dass eben auch wir es damals geschafft haben, eben nicht nur autonome Gruppen zu mobilisieren, sondern dass wir auch es geschafft haben, den Menschen im Stadtteil zu vermitteln, dass auch sie unter diesen Projekten mit negativen Auswirkungen zu rechnen haben würden. Steigende Mieten, sich änderndes Gewerbe und letztlich eben auch die Verdrängung der Menschen, die damals vor 20 Jahren im Schanzenviertel gewohnt haben. Da gibt es dann auch wiederum die Parallelen zwischen dem Kopenhagener Stadtteil Nørrebro und dem Schanzenviertel. Beides sind Altbauquartiere, die eben durch ein, sage ich mal, alternatives, teilweise auch subkulturelles Szenepublikum geprägt sind. Viele migrantische Haushalte. Und das ist eben eine, sage ich mal, Mischung, die eben auch in diesem Standortwettbewerb mittlerweile attraktiv ist, weil eben solche Stadtteile für Investoren eben ein, Zitat, interessantes Ambiente bieten, um spannende Projekte, in dem Wohnen und Arbeiten zusammenfallen, eben realisiert werden können. Und es geht eben darum, die Beschäftigten der IT-Branchen, der neuen Medien, des ganzen neuen Dienstleistungssektor eben in die Städte zu locken und dort eben ihre Firmensitze anzusiedeln und entsprechend eben ja zahlungskräftige Steuerzahler in die Stadt zu locken. Und das Schanzenviertel ist eben auch ein Stadtteil, das genau im Brennpunkt dieser Entwicklung steht. Und so muss man also feststellen, dass tragischerweise eigentlich zwar 1988, 89 ein politischer Erfolg in der Schanze gelungen ist, indem man halt ein kommerzielles Musikerprojekt verhindern konnte, ein autonomes linkes Zentrum etablieren konnte, bis heute auch den Status, den Besetzstatus verteidigen konnte, gleichzeitig aber gerade die Existenz der Roten Flora durchaus diesen Prozess, nämlich so ein spannendes subkulturelles Ambiente ja auch mitzuliefern, diesen Prozess der Gentrification, wie es dann eben auch heißt, also der Aufwertung eines Stadtteils, unfreiwillig auch mit befördert hat. Das ist also sozusagen ein äußerer Widerspruch, der in der erfolgreichen Durchsetzung der Roten Flora sich präsentiert. Und dann, und das soll jetzt Teil des nächsten Abschnitts, den ich aus dem Buch vorlesen möchte, sein, gibt es eben auch durchaus die inneren Widersprüche, weil das ahnt ihr wahrscheinlich mit, zumindest für diejenigen, die sich auch hier in dem Projekt engagieren, dass wo viel Licht ist, auch viel Schatten ist und dass eben die Niederungen des Projektalltags eben doch auch oft im Konflikt stehen mit eigenen politischen Ansprüchen. Und darüber möchte ich jetzt ein bisschen was vorlesen. Zwischen den hehren politischen Zielen einerseits und den organisatorischen Realitäten andererseits liegen oft Welten. Die erhabenen Ansprüche an Kollektivität und Egalität erleiden in den Niederungen des Projektalltags nur allzu oft Schiffbruch. Dies ist eine Erfahrung, die die Rote Flora mit vielen anderen linken Projekten teilt. In der Regel stellt in solchen Projekten ein kleiner Kreis von Teilnehmerinnen unter so fantasiereichen Namen wie Orgarat, Hausplenum, Nutzerinnentreff oder Delegiertentreffen Dienstleistungen zur Verfügung, die einem bedeutend größeren Kreis von konsumierenden Nutznießerinnen zugutekommen. Die Zahl derer, die sich um so aufregende Dinge wie die Müllentsorgung, Instandhaltung, Betriebskostenzahlung, GEMA oder Behördenstress, Toilettenputzdienste, Bauwochenenden und Nachbarschaftsnerv wegen des wieder mal zu lauten Konzerts kümmern dürfen, ist zwischen den Polen chronischer Unterbesetzung und fruchtloser Mitmachappelle anzusiedeln. Die spiegelbildliche Entsprechung der ewigen und aus Sicht der betroffenen unfreiwilligen Hausmeisterei sind jene Aktivistinnen, die vorgeben, genau zu wissen, wie alles besser ginge, sich aber aus dem alltäglichen Klein-Klein gerne heraushalten. Ihr praktischer Anteil besteht darin, verlautbaren zu lassen, was ein Projekt politisch vertreten solle oder aber eben auch nicht. Häufig wird diese Kritik nur selten innerhalb der eigenen Organisationsstrukturen zur Diskussion gestellt. Stattdessen werden politische Widersprüche zum Beispiel elektronisch über in die Media bekannt gegeben. Die Rote Flora ist in den letzten Jahren so zur Projektionsfläche von jeweils eigenen Ansprüchen an Political Correctness und oder Unzufriedenheit über den Zustand der Politszene im Allgemeinen geworden. Entsprechend beliebig erscheint häufig die politische Auseinandersetzung um die Außenwirkung der Roten Flora. Während die einen zu wenig Militanz in der politischen Intervention bemängeln, geißeln andere den überholten Militanzfetischismus. Mal ist die Rote Flora ein abgehalftertes Projekt von zahnlosen, vergreisten Altautonomen, mal angeblich Spielwiese von unpolitischen jungen Spaßrandalierern. Wird hier zu wenig Offenheit gegenüber den im Stadtteil lebenden Menschen moniert, wird dort das kriterienlose Anbiedern an die deutsche Kleinbürgerseele beklagt. Konsens besteht in solchen Kontroversen dann allein darüber, dass die Rote Flora auch nicht mehr das ist, was sie einmal war. Die Kritik an informellen Hierarchien, an klassisch männlich dominierten Redestrukturen sowie an der mangelnden Repräsentativität des Nutzerinnenplenums kennzeichnet weitere strukturelle Konfliktpunkte, welche die politische Praxis der Roten Flora von Anbeginn an begleitet haben. Eine echte projektinterne oder gar übergreifende Verständigung dazu fand und findet viel zu selten statt. Doch ohne eine Streitkultur innerhalb der Szene läuft das Engagement von Flora-Aktivistinnen immer Gefahr, zum Selbstzweck für den Erhalt von Räumen ohne politische Außenwirkung zu mutieren. Es braucht hin und wieder den einigenden Feind, um das Gefühl gemeinsamer Stärke über solche bestehenden internen Widersprüche hinweg entstehen zu lassen. In der Geschichte der Roten Flora waren diesmal die Springerpresse, mal die Polizei oder das Wahlkampfgetöse eines profilsüchtigen Politpopulisten. Das dann einsetzende Szenario lässt sich polemisch zugespitzt etwa so beschreiben. Die einen können dann auf super militant machen, die anderen auf piecig und bündnisfähig und die dritte Fraktion entdeckt den Stadtteil samt Anwohnerin mal wieder neu. Die Altkader der Flora freuen sich über den Nachwuchs, der wiederum vertreibt mit Schwung den Muff von 20 Jahren unter den Sturmhaum der 40-jährigen Alten. Im Rahmen von Mobilisierungskampagnen, Infoveranstaltungen, Plakataktionen, Grundsatzerklärungen, Demos und Kundgebungen, Go-Ins, stillen Theateraktionen, Presseerklärungen, Innenstandaktionen und so weiter und so fort, wird ein wahres Feuerwerk von Propaganda und direkter Aktion abgebrannt. Vielleicht brennen noch Autos oder sonstige adäquate Ziele nach clandestin-nächtlichen Aktivitäten. Der mögliche Erfolg einer solchen Kampagne wird schlussendlich viele Eltern haben. Ein eventueller Misserfolg wird eine Weise sein. Druck von außen eint. Doch die strukturellen Probleme und Unzulänglichkeiten werden dadurch übertüncht. Neue Mythen werden geschaffen, alte Mythen aufgewärmt und manchmal im Augenblick der politischen Niederlage auch schmerzhaft demontiert. Dass die rote Flora trotz dieser strukturellen Mängel nach wie vor funktioniert, halten die einen für die Qualität des Projekts, andere aber genau für die entscheidende Schwäche. Die Flora existiert jetzt seit über 19 Jahren als besetztes Zentrum und ich habe es ja jetzt schon mehrfach angedeutet, ist natürlich auch im Fokus der stadtentwicklungspolitischen Debatten. Und wir haben in Hamburg eigentlich ähnliche Erfahrungen gemacht, wie sie sich auch in Ungarn-Sunset in Kopenhagen gezeigt haben, dass also, ich sag mal, in Normalzeiten der Kreis derer, die also verantwortlich in den Strukturen arbeiten, leider immer zu klein ist und vorherrschend eben auch Räumlichkeiten wie die Flora vor allen Dingen konsumiert werden. Wir haben aber auch auf der anderen Seite gemerkt, dass es eben in Zeiten der politischen Angriffe es eben doch zumindest grundsätzlich möglich ist, auch durchaus viele Leute zu mobilisieren. Bei der Flora war das zum Beispiel im letzten Jahr im Zusammenhang mit der G8 und Heiligen Damm-Mobilisierung so. Das werdet ihr wahrscheinlich auch in einer oder anderen Form mitbekommen haben, dass die Rote Flora im Zusammenhang einer bundesweiten Durchsuchungsaktion am 9. Mai des letzten Jahres durch ein Großaufgebot von Bundesanwaltschaft, Staatsschutz und Hamburger Staatsanwaltschaft eben durchsucht worden ist. Das ist eines von vielen Objekten bundesweit auf der Suche nach sogenannten Terrorverdächtigen im Rahmen der G8-Mobilisierung. Und es tatsächlich so war, dass sofort am gleichen Abend über 3000 Leute in Hamburg demonstriert haben auf einer spontanen Demonstration. In Berlin waren über 5000 Leute auf der Straße. Und wir im Nachhinein eigentlich feststellen mussten, dass im Hinblick auf die G8-Mobilisierung uns die Staatsschützer eigentlich keinen besseren Gefallen tun konnten, als genau diese Durchsuchungsaktion am 9. Mai 2007 zu machen, weil wir jedenfalls in Hamburg ganz klar gemerkt haben, dass also die Mobilisierung für Heiligendamm also um einiges größer und massiver ausgefallen ist, als wir das selber realistischerweise für möglich gehalten haben. Es war so, dass wir im Mai des letzten Jahres in Hamburg ja auch ein ASEM-Außenministertreffen in Hamburg hatten, Ende Mai, wir da so ein bisschen lustlos selber auch für mobilisiert haben, weil wir selber immer das Gefühl hatten, naja, im Zusammenhang mit der Mobilisierung von zu Heiligendamm wird das eigentlich niemanden so richtig interessieren. Und selbst auf dieser Demonstration dann über 6000 Menschen gewesen sind und das auch ja von vielen auch bundesweit auch so ein bisschen als erste Generalprobe für den G8-Gipfel in Heiligendamm auch angesehen worden ist. Und insofern, auch wenn die Demonstration selber aufgrund des polizeilichen Auftretens eher schwierig war, wir im Nachhinein auch hier eigentlich einen großen Mobilisierungserfolg zu verzeichnen gehabt haben. Und das berührt eigentlich so ein bisschen dieses Themenfeld, was auch versucht werden soll, in dem Buch Besetze deine Stadt auch ja ein bisschen zu, ich sag mal, analysieren, aber auch zu diskutieren, nämlich genau die Frage, hängen eigentlich erfolgreiche Mobilisierungen immer nur von Zufällen ab oder sind eben diese Mobilisierungen auch durchaus insofern planbar, als dass sie das Ergebnis von einer gut durchdachten und politisch auch vorbereiteten und diskutierten Kampagne sind. Dass das unbedingt wichtig ist, möchte ich vielleicht nochmal anhand einer ganz kurzen Sequenz zum Beitrag und der Rolle der Flora auch kurz thematisieren, weil das vielleicht auch nochmal vielleicht der Verknüpfungspunkt ist, um auch über die Situation hier in Erfurt darüber in die Diskussion zu kommen. Überschrieben ist dieser Teil mit Linke, Freiräume, Risikokapital oder lukrative Kapitalreserve, Fragezeichen. Die Auseinandersetzung um Zentren wie das Ungdoms-Zuset in Kopenhagen oder auch Hausprojekte in Berlin zeigen, dass linke Freiräume schon aus ökonomischen Gründen keine Oase der Glückseligkeit sind. Schon in der Vergangenheit waren es oft stadtplanerische Motive der Kommunen, im Zusammenhang mit prestigeprächtigen Investitionsvorhaben, so wie das ja hier auch der Fall ist, die zu Räumungen von Haus- und Zentrumsprojekten geführt haben. Doch solange die Gegner als Vertreter politischer Entscheidungsgremien auftraten, ergaben sich immer Ansatzpunkte, um durch entsprechende politische Kampagnen Handlungsdruck im Sinne einer Erhaltung der Projekte aufzubauen. So gesehen ist es kein Zufall, dass die meisten aktuellen Bedrohungen aus den Aktivitäten privater Eigentümer entstanden sind, beziehungsweise Folgen der Privatisierung von Projekten sind. Das Ungdom Suset ist, wie er hier geschildert worden ist, an eine Sekte verkauft worden. Rigaer Straße und Köpi-Projekt in Berlin werden durch Versteigerungen in Frage gestellt. Und selbst das Berliner Yorkstraßenprojekt konnte trotz einer groß angelegten Kampagne seine Zerschlagung durch einen Privatinvestor vor einigen Jahren nicht verhindern. Indem sich die politischen Instanzen als an dem politischen Konflikt unbeteiligt präsentieren und auf die angebliche unternehmerische Freiheit des jeweiligen Investors verweisen, engen sie für die betroffenen Projekte den Handlungsspielraum für politische Lösungen extrem ein. Auch bei der Roten Flora wird es aufgrund der rasanten Umstrukturierung im Hamburger Schanzenviertel nur eine Frage der Zeit sein, bis der bisher passive Eigentümer das seit 1989 besetzte Projekt möglicherweise angreifen und für seine ökonomischen Zwecke wird verwerten wollen. Ja, vielleicht erstmal so weit von uns aus, hier vorne. Ich weiß nicht, ob vielleicht jetzt nochmal Fragen bestehen zu den Sachen, die wir bis jetzt gesagt haben.